Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ich hatte vorhin eine Überlieferung angefangen zu erzählen von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhumma, und die wollten wir noch zu Ende machen, damit wir einen schönen Abschluss finden. Und zwar berichtet er, er sagte, die Quraysh, also wir waren gerade dabei stehen geblieben, dass die Quraysh hatten versucht, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verhandeln. Diese Verhandlungen sind gescheitert. Und sie sehen aber eine Gefahr in seiner Da'wah für den Schirk, den sie haben, und ihre Hierarchie, ihre Gesellschaftsordnung, wo sie natürlich die Führer sind, und sie würden gerne, dass das so weiter bleibt. Und deswegen immer, egal wo man ist, und man macht etwas gegen die Gesellschaftsordnung, wo man sich befindet, und die großen Tiere, sie haben Angst, dass sie ihre Stühle vielleicht verlieren, dann natürlich werden sie versuchen, eine Gegenreaktion zu starten und versuchen, jegliche Art vom einfachen Volk zu beseitigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Qurayshiten konnten mit ihm nicht verhandeln. Sie hatten ihm auch vorgeschlagen, teilweise sogar, ihn, ihren Gott ein Jahr anbeten, und das ein Jahr der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihre Götzen anbetet. Und auch dieser Vorschlag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ablehnen können und müssen. Und deswegen haben sie einfach gesagt, versuchen wir ihn auf die Probe zu stellen und schauen wir, ob er wirklich ein wahrer Prophet ist. Und da gibt es verschiedene Sachen, die sie gesagt haben. Eine Sache möchten wir heute erwähnen. Und zwar haben sie zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, bete zu Allah, bete zu deinem Herrn, und er soll den Berg As-Safa, soll er in Gold umwandeln. Und dann werden wir dir glauben, dass du ein Prophet bist. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wirklich? Das ist alles, was ihr wollt, und dann werdet ihr mir glauben. Haben sie gesagt, ja. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben gesagt, okay, dann bete ich eben zu Allah, dass er den Berg As-Safa Gold macht, und dann werdet ihr glauben. Und die Sache ist, alhamdulillah, ich bin arbeitslos sozusagen. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht. Und das Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde erhört in der Hinsicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala sofort Jibril alaihi salam zu ihm geschickt hat. Jibril ist von ganz oben, ersten Himmel, zweiter Himmel, dritter Himmel, vierter Himmel, fünfter Himmel, vom siebten Himmel ist er runtergekommen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist zweifellos eine Karama, eine Mu'jiza für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dass er so eine hohe Stufe hat bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er nur seine Hände heben braucht und zu Allah sprechen braucht, und Allah schickt gleich den vertrauenswürdigen Geist, Ar-Ruh al-Amin, wie Allah ihn im Koran genannt hat, den Engel der Offenbarung, schickt er ihn sofort zu seinem Menschen, Diener und Geschöpf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagte Jibril, inna rabbaka yuqri'u alayka as-salam. Das heißt, dein Herr grüßt dich. Das heißt, dein Herr sagt assalamu alaikum zu dir. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt das zu uns, aber natürlich, wir sagen nicht wa alayka as-salam. Ja, weil Allah ist As-Salam. Deswegen können wir nicht ihm wünschen, dass er As-Salam ist. Das heißt, dass er unversehrt ist. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist As-Salam, einer seiner Namen. Deswegen sagen wir nicht As-Salamu ala Allah. Das haben manche Sahaben am Anfang des Islam gesagt, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm beigebracht hat, sollen sie sagen, At-Tahiyyatu lillah. Die Ehrenbezeugungen sind für Allah. Was Salawat und die Gebete und Tayyibat und alles Gute ist für Allah. Aber As-Salam ist nicht für Allah, sondern es kommt von ihm, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte Jibril a.s., Allah grüßt dich. Und er sagt folgendes: Wenn du möchtest, dann wird er dir As-Safa in Gold umwandeln. Wenn du möchtest, dann wird er dir As-Safa in Gold umwandeln. Allerdings, wer danach ungläubig ist, den werde ich mit einer Strafe bestrafen, mit der ich niemanden anderes von allen wilden Bewohnern bestrafen werde. Und wenn du möchtest, das ist die zweite Möglichkeit, wenn du möchtest, dann öffne ich für sie das Tor der Taube und Barmherzigkeit, der Taube und der Rahma. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, ich möchte lieber das Tor der Taube und der Rahma. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte die Wahl. Er hätte beten können, dass Allah subhanahu wa ta'ala As-Safa in Gold umwandelt. Wer allerdings danach nicht glaubt und ungläubig bleibt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn so bestrafen, wie er niemanden anderes bestrafen wird. Das heißt, nicht einmal hat er gesagt, die Hölle. Allah weiß, wie er das macht. Das heißt, eine Strafe, die kann man sich unglaublich, die kann man sich nicht vorstellen. Weil wenn jemand ein Wunder sieht, einen hundertprozentigen Beweis sieht, dass das der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, und dann immer noch nicht glaubt, das heißt, er macht das aus unglaublicher Überheblichkeit und verdient nichts anderes als eine spezielle Behandlung am jüngsten Tag, wa'l'iyadu billah. Und diese Sache hat sich auch ereignet, liebe Geschwister, einmal zur Zeit von Isa alaihi salatu wassalam. Denn was haben die Hawariyun, die Jünger, zu Isa alaihi salatu wassalam, zu Jesus gesagt? Sie sagten zu ihm, O Isa, Sohn Mariams, kann dein Herr zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herabsenden? Er sagte, fürchtet Allah, wenn ihr gläubig seid. Sie sagten, wir wollen von ihm essen und dass unsere Herzen Ruhe finden und dass wir wissen, dass du tatsächlich die Wahrheit gesprochen hast und dass wir zu denen gehören, die darüber Zeugnis ablegen können. Isa, der Sohn Mariams, sagte, O Allah, unser Herr, sende zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herab, der für uns, für den ersten von uns und den letzten von uns ein Fest sein soll und ein Zeichen von dir, und versorge uns, du bist ja der beste Versorger. Also Isa hat genauso Dua gemacht wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. In der 115. Ayah Surat Al-Ma'idah heißt es dann, Allah sagte, ich werde ihn ganz gewiss zu euch hinabsenden. Das heißt, er hat hier nicht die Wahl bekommen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat offensichtlich nicht zu Isa gesagt, entweder so, entweder du bekommst den Tisch, wer aber danach ungläubig wird, das wird für ihn sein Ende sein. Oder lieber verzichte auf diesen Dua und wir lassen die Tür der Barmherzigkeit offen. Was heißt, wir lassen die Tür der Barmherzigkeit Taube offen? Gemeint ist, dass sie dieses Zeichen nicht bekommen, allerdings ihr ganzes Leben lang Zeit haben, den Islam anzunehmen. Das ist die Sache. Und dieses Risiko wollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht eingehen, weil es kann sein, dass manche Leute nicht glauben werden. Und deswegen hat er gesagt, nein, ich lasse lieber die Sache offen. Allah sagte, ich werde ihn ganz gewiss zu euch hinabsenden, den Tisch mit Speisen. Wer von euch aber danach ungläubig ist, den werde ich mit einer Strafe strafen, mit der ich sonst niemanden anderen der Weltenbewohner strafe. Das gleiche Ereignis hat sich geeignet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich entschieden und gesagt, nein, ich möchte lieber, dass die Tür der Barmherzigkeit Taube offen bleibt. Und in einer weiteren Überlieferung zum gleichen Ereignis sagte Allah subhanahu wa ta'ala folgendes, und zwar Surat al-Isra im 59. Vers hat er folgende Ayah abgesandt. Wegen dieser Situation. Und nichts anderes hat uns davon abgehalten, die Zeichen zu senden, als dass die Früheren sie für Lüge erklärten. Noch einmal. Nichts anderes hat uns davon abgehalten, die Zeichen zu senden, diese Beweise zu geben, als dass die Früheren, das heißt die Leute früher, sie für Lüge erklärten. Das heißt, es ist schon so passiert, dass Propheten das gemacht haben, und die Menschen haben nicht geglaubt. Sie haben gesagt, es ist doch nicht die Wahrheit. Deswegen Allah mit aus Barmherzigkeit hat er dieses Zeichen nicht gegeben. Und wir gaben den Thamud die deutlich sichtbare Kamelstute, sie aber taten ihr Unrecht. Und wir senden die Zeichen nur, um Furcht einzuflößen. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, der den Menschen erschaffen hat, weiß am besten, wie der Mensch reagieren wird auf das Zeichen, das er vor sich sieht. Und ob der Mensch wirklich dieses Zeichen verlangt, weil er wirklich glauben will und weil er einfach nur einen kleinen Wunder braucht, damit er glaubt, oder ob er eigentlich das eben, oder ob er das nur sagt, um den Propheten herauszufordern. Und wenn er es dann gebracht hat, das Zeichen, ist er ein Zauberer. Ja, das ist eben die Vorgehensweise. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.